Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber und diesen Themen. Schneeleoparden und mobile S-Klasse. Apple zeigt die neuesten Produkte auf seiner Hausmesse. Grüner Damm auf allen PCs. In China dürfen Computer nur noch mit Zensursoftware ausgeliefert werden. Internetagentur-Poker. Die USA und Europa streiten sich wieder heftig um die Zukunft von ICANN. Open Source in luftiger Höhe. Beim Motodrohne-Wettbewerb zeigen Drohnenfans ihre programmierten Flugobjekte. Und das digitale Logbuch, Japadi. Gestern ging in San Francisco die Worldwide Developers Conference zu Ende. Dieser Name ist ein Tarnname, denn die Veranstaltung wird seit vielen Jahren von einer einzigen Firma, nämlich Apple Computer, getragen und organisiert. Es handelt sich dabei um eine Konferenz mit teilweise sehr anspruchsvollen Themen, eine Veranstaltung für Entwickler von Software und Hardware, nicht für die Käufer. Maximilian Schöner, Sie haben die Konferenz von Deutschland aus beobachtet. Wollte Apple da eigentlich wirklich nichts verkaufen? Oh doch. Die Tagung ist ja sowieso eine Apple-Eigenwerbung. Denn zum Beispiel gestern hat Dennis Wingo von der NASA gezeigt, wie er aus Datenmaterial von Mondumkreisungen der späten 60er Jahre, also noch vor der Mondlandung, tolle Bilder der Mondoberfläche herauszaubert. Das kann man natürlich mit jeder Linux- oder Windows-Maschine tun, aber er zeigt es halt hier auf einem Apple-Computer. Eröffnet, das war die Werbung pur, hat die Konferenz einen Vortrag, bei dem Apple konkret neue Produkte vorgestellt hat, vor allem ein neues Betriebssystem und ein neues iPhone. Was wurde denn, ich sag mal, Positives für den Aktienkurs vorgestellt? Fangen wir mit dem iPhone an, da haben wir ja schon aus der Presse von gehört, oder mit Betriebssystemen? Das neue Betriebssystem wird das bisherige Leopard im September ablösen und Schneeleopard heißen, Snow Leopard. Aber sachlich gesehen wurde es ja eigentlich Zeit, dass das neue Betriebssystem 64-Bit-fähig wird. Ja, und da hat's verwundert, dass es nur noch den halben Festplattenplatz einnimmt, das heißt stark optimiert wurde, statt typischerweise 12 nur noch 6 Gigabyte. Also nicht die Maxime größer, schneller, toller, sondern nur noch schneller und toller? Ja, bei einigen Kernanwendungen wie dem Finder oder dem Abholen und Darstellen von Mails ist von deutlichen Geschwindigkeitszuwächsen auch für herkömmliche 32-Bit-Rechner die Rede. Die Time Machine, ein weiteres Beispiel, eine der besten Ideen von Apple aus den letzten Jahren, läuft schneller. Time Machine dient ja dazu, Daten zu sichern und rasch wiederzufinden. Sehbehinderte werden sich freuen, denn das Eingabegerät von Apple, das Multitouch Trackpad, wird jetzt interaktiv mit dem Bildschirmvorleser VoiceOver verbunden sein. Man surft dann sozusagen mit dem Finger und der Rechner liest die Stelle gerade vor, die am Bildschirm aktiv ist. Dann gab es noch irgendwas zum Notebook-Computer zu sagen. Sollen wir darüber reden? Nein. Also kommen wir zum Mobiltelefon. Bringt das neue iPhone 3GS so viel, dass Besitzer eines iPhones in Massen umsteigen werden? Davon gehe ich nicht aus. Das iPhone 3GS ist vor allem schneller als sein Vorgänger und den Besitzern von iPhones ist ihr Gerät in der Regel nicht zu langsam. Da herrscht also irgendwie kein Druck. Apple sagt übrigens nichts über die Hardware in dem Gerät. Es ist inoffiziell die Rede von einem mit 600 MHz getakteten Prozessor mit 128 MB Arbeitsspeicher die Rede. Deutlich mehr als beim aktuellen iPhone. Die Hardware ähnelt dem Konkurrenzprodukt von Palm, dem Palm Pre. Vielleicht will man deswegen bei Apple nichts dazu sagen. Attraktiv ist die bessere Kamera mit 3 Megapixeln und Videofunktion, bleibt aber hinter der Technik in anderen Telefonen zurück. Mehr als ein Gimmick und durchaus behindertengerecht ist die Eingabe von Befehlen bei dem neuen iPhone per Stimme und akustische Rückmeldung. Das Gerät erzählt einem per Computerstimme zum Beispiel, welcher Musiktitel gerade gespielt wird. Ja, und für iPhone-Besitzer wird der nächste Freitag aus einem anderen Grund interessant sein. Weil es da eventuell ein neues Betriebssystem für alle iPhones gibt. Ich glaube iPhone OS 3. Und damit endlich Dinge möglich werden, die man bei anderen Klugtelefonen wie dem BlackBerry seit vielen Jahren gewohnt ist. Kopieren und Einsetzen von Text und Bildern und die Suche nach Dateien oder Texteinträgen. Herr Schöner, gibt es denn überhaupt keine Innovationen, die, ja, ich sag mal, typisch für Apple sind, also in Sachen Bedienbarkeit und Pfiff richtig herausragen? Doch, einige, aber vor allem das Scharfstellen der Kamera im neuen iPhone. Dazu drückt man mit dem Finger auf die Stelle im Bild, die man scharf haben will. Der Autofokus macht dann die Blume vorn links scharf und den Berg hinten unscharf. Das ist eine echte kleine Idee mit Größe. Da muss man sagen, erbärmlich, dass kein Hersteller digitaler Kameras bisher da drauf gekommen ist. Die sichern Apple die Rente, weil sie wie andere auch brav Lizenzen zahlen werden. Maximilian Schöner war das über Apples alljährlichen Technologiekongress, der diese Woche stattfand. Herzlichen Dank. Die Produktmanager bei Apple Software werden über eine Meldung wahrscheinlich genauso verdutzt den Kopf geschüttelt haben wie vor allem Menschenrechtsorganisationen in der ganzen Welt. Denn die chinesische Regierung hat die zwangsweise Vorinstallation von Grüner Damm auf allen neu verkauften Computern im Land verfügt. Grüner Damm ist eine Kontrollsoftware, die angeblich vor pornografischen Inhalten schützen soll. Details von Jutta Schwingsbier. Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für Informationstechnologie soll die Software Grüner Damm pornografische Inhalte sperren. Uli Delius, der Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker, befürchtet jedoch, dass auch die politische Zensur weiter verschärft werden soll. Bislang war man darauf angewiesen, die Provider sozusagen in die Pflicht zu nehmen, dafür zu sorgen, dass bestimmte Begriffe gesperrt wurden. Jetzt kann man das direkt über diese Software dem einzelnen Personalcomputer jedes einzelnen Chinesen und jeder einzelnen Chinesin machen. Das ist eine ganz andere Dimension von Internetzensur, die jetzt erreicht wird. Bislang hat die chinesische Regierung den Datenverkehr über zentrale Router kontrolliert und nicht die PCs der Benutzer selbst. Doch die bisherige chinesische Zensurpolitik über Router können Regimekritiker zum Beispiel umgehen, indem sie ihre E-Mails verschlüsselt senden. So kann eine Textanalyse verhindert werden. Wenn nun die Software Grüner Damm direkt in Computern installiert wird, könnten Begriffe schon bei der Tastatureingabe oder beim Öffnen von Dokumenten analysiert werden. Mit Verschlüsselungssoftware kann die Kontrolle also nicht mehr umgangen werden. Zudem ermöglicht es die Software Grüner Damm per Internet, den ganzen Rechner fernzusteuern. Vor allen Dingen ist es möglich, quasi Fehlfunktionen an diesem Personalcomputer hervorzurufen. Insgesamt den Rechner eben für Hacker viel leichter zugänglich zu machen. Und so ist es jetzt ein einfaches, zum Beispiel dann Leute, die bestimmte Seiten anwählen, die unerwünscht sind, einfach deren Computer lahmzulegen. Das ist ja eine extrem effektive Art und Weise, wie man dann eben Regimekritiker letztlich arbeitslos machen kann. Uli Delius hat von Insidern der chinesischen Computerindustrie erfahren, dass die Software überdies schwerwiegende Sicherheitslücken aufweist. Das hat inzwischen auch ein Softwaretest der Universität Michigan bestätigt. Die Forscher haben zu Demonstrationszwecken eine Webseite ins Netz gestellt, die den Browser von Nutzern der Software Grüner Damm abstürzen lässt, wenn sie die Seite ansurfen. Die Filtersoftware reagiert dabei auf die Worte Falun Gong im Text. Auch die Update-Funktion des Zensurprogramms hat laut Universität Michigan Sicherheitslücken, die eine Fernsteuerung der Rechner ermöglichen. In Internetforen berichten Softwarenutzer inzwischen von zahlreichen Fehlern, die der Grüne Damm verursacht. So wurden in China zum Beispiel auch Nachrichtenseiten blockiert, die über die Anti-Porno-Kampagne der Regierung berichteten, weil sie die Begriffe pornografische Webseiten enthielten. Wegen der Sicherheitsrisiken hat die Universität Michigan allen Nutzern empfohlen, die Software Grüner Damm sofort wieder zu deinstallieren. Benutzer, die das Administratorenpasswort kennen, können die Zensursoftware fast vollständig vom Rechner entfernen. Nur einige Logfiles bleiben versteckt im System erhalten, die alle Nutzeraktivitäten vor der Deinstallation langfristig nachvollziehbar machen. Jutta Schwenksbier über die chinesische Kontrollsoftware Grüner Damm. Mehr über die Internetzensur in China erfahren Sie auch in Markt und Medien um 17.05 Uhr. Ende September läuft der Vertrag zwischen der amerikanischen Regierung und der Internetverwaltung ICANN aus. Und in dieser Woche endete die Anhörung zur Zukunft dieser Internetverwaltung, die das amerikanische Handelsministerium veranstaltet hat. Ist denn schon erkennbar, wie die Internetverwaltung ab Oktober 2009 aussehen wird, Peter Wächering? Nein, das ist im Augenblick vollkommen unklar. ICANN-Chef Paul Twomey hat die amerikanische Regierung zwar regelrecht beschworen, dem Modell einer völligen privaten Selbstverwaltung das Internet endlich den Segen zu geben, aber der Segen ist ausgeblieben. Die Regierung Obama, die schweigt sich bisher zu diesem Punkt fast vollständig aus. Stattdessen verlangen im Gegenteil ganz viele Kongressangehörige, zahlreiche US-Manager und sogar einige der eher als linksliberal geltenden US-Politiker, dass die USA keinesfalls die Aufsicht über die Internetverwaltung aufgeben dürfe. Und Sono war von Republikanern wie Demokraten im Unterausschuss für Kommunikationstechnologie zu hören, dass das Internet doch bitte eine rein amerikanische Angelegenheit sei und bleiben müsse. Die USA hätten das Internet geschaffen, die USA hätten das Internet groß gemacht, die USA hätten jedes Recht, die weitere Entwicklungsrichtung des Internet vorzugeben. Momentan wird sogar ein Gesetz vorbereitet, mit dem das US-Handelsministerium gezwungen werden soll, den Joint Project Agreement genannten Vertrag über die Internetverwaltung mit der ICANN zu verlängern. Und gleichzeitig wird im amerikanischen Senat darüber hinaus noch ein Gesetz beraten, das der amerikanischen Regierung ganz, ganz weitreichenden Einfluss auf die Ausgestaltung des Domain-Name-Systems einräumt. Letztlich würde, wenn dieses Gesetz dann beschlossen werden sollte, eigentlich nur noch im Weißen Haus entschieden, wie die Struktur der Top-Level-Domains und wie die Internet-Namensräume künftig konkret aussehen. Denn Amerika ist sich einig, das Internet ist eine amerikanische Einrichtung. Und was sagen Nicht-Amerikaner dazu? Die geben sich teils amüsiert, das ist aber der kleinere Teil, und sagen, das war ja wohl auch nicht anders zu erwarten. Diese Haltung ist übrigens vor allen Dingen in Australien sehr verbreitet, also dem Herkunftsland des ICANN-Präsidenten. EU-Kommissarin Viviane Reding, die plädiert für eine vollkommen privatisierte ICANN, die dann allerdings durch ein internationales Gremium beaufsichtigt werden könne, aber eben nicht mehr von der US-Regierung beaufsichtigt wird. Und die deutsche Regierung, ja, die will zwar auch einen größeren Einfluss der Regierung ganz generell auf die ICANN, aller Regierungen dieser Welt, aber gleichzeitig wird gesagt, es müssten eben auch die Wirtschaft und die Internetanwenderorganisationen in die Netzverwaltung schon mit einbezogen werden. Konkrete Vorschläge sind allerdings weitgehend bisher aus Deutschland leider ausgeblieben. In Frankreich dagegen, da kann man sich durchaus mit einem Wettbewerber zum amerikanischen Internet ganz gut anfreunden. Dahinter steckt die Idee, Namenszonen über eigene Server und Provider routen zu lassen. Und sogar ein eigenes Domain-Name-System, also ein französisches Domain-Name-System, wird da sehr, sehr ernsthaft diskutiert. Dieser Ruf kommt ja immer wieder mal auf. Wie stark ist denn der Ruf nach einem solchen alternativen Namens- und Adresssystem international geworden? Zumindest stärker, als die meisten Internet-Experten das erwartet haben. Wolfgang Kleinwächter war sehr erstaunt, wie stark dieser Ruf geworden ist. Und Kleinwächter ist immerhin einer der international anerkanntesten Experten für die Internetverwaltung. Kleinwächter hat sogar, weil dieser Ruf so stark geworden ist, vor einem Zerfall der Root-Zone gewarnt. Denn wenn tatsächlich konkurrierende Domain-Name-Systeme aufgebaut werden würden, dann müsste ja zwischen den verschiedenen Systemen und zwischen diesen verschiedenen DNS-Servern auch wieder Kompatibilität hergestellt werden. Sonst droht tatsächlich der unhaltbare Zustand, dass wir es mit zwei oder drei unterschiedlichen Internets, mit unterschiedlichen Internetstandards zu tun bekommen. Aber man muss eben sehen, vor allen Dingen in Frankreich und in Kanada ist dieser Gedanke durchaus populär geworden. Reden wir über die ITU. Die Internationale Fernmeldeunion will ja das Internet schon seit einigen Jahren unter ihre Kontrolle bringen. Was sagen die dazu? Ja, die ITU, die hat einen neuen Regulierungsvorschlag für die Namens- und Adressräume auf den Tisch gelegt. Und dieser Regulierungsvorschlag, der läuft letztlich darauf hinaus, dass ITU-Standards in diesem Bereich von allen Mitgliedern der ITU dann sofort in nationales Recht umgesetzt werden sollten. Also die haben sich von der Internationalisierung des Internets ein Stück weit verabschiedet. Dann würde sich, wenn das nationales Recht in allen Staaten ist, nämlich der amerikanische Anspruch auf Netzkontrolle durch den ICANN-Vertrag ja von selbst erledigen. Das Problem dabei ist, dass weder die UNO noch die meisten Mitglieder der ITU diesen Vorschlag unterstützen. Und prompt hat dann auch das amerikanische Handelsministerium angekündigt, die Aufgaben der ITU, die müssten viel stärker eingeschränkt werden. Da habe sich ein Wildwuchs ergeben, der müsse nun endlich mal beseitigt werden. Herr Welchering, von außen betrachtet ist das ja ein ziemliches Durcheinander. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Streit um die ICANN? Zunächst mal sieht es so aus, als würde sich der Streit zwischen Amerikanern und Europäern zuspitzen. EU-Kommissarin Viviane Reding, die gießt da gerade sehr schön Öl ins Feuer. Sie will beispielsweise eine G12-Gruppe für Internet-Governance einrichten. Das soll ein multilaterales Forum sein und dieses Forum, das soll über die Struktur von Namens- und Adressräumen diskutieren. Aber dieses Forum soll der ICANN ganz konkrete Empfehlungen geben, die quasi Gesetzescharakter hätten. Reding zufolge soll da Nordamerika zwei Vertreter in dieses Internet-G12 entsenden und je zwei Vertreter sollen aus Südamerika, aus Europa und aus Afrika kommen und dann noch drei Vertreter aus Asien. Und der ICANN-Vorsitzende, der soll G12-Mitglied, also das 12. Mitglied, ohne Stimmrecht werden. Die ITU, die könnte eine Art Beobachterstatus erhalten, aber das lehnen die USA wiederum vollkommen ab. Den gesamten Vorschlag halten sie für unausgegoren. Und da wird sich wohl bald die UNO in diesen Streit einmischen, sodass dann nach 2003 und 2005 wohl bald der dritte Weltinformationsgipfel angesagt ist. Peter Welchering über den weiter schwelenden Streit über die Internetagentur ICANN. Dankeschön. Forschen Sie weiter unter www.icann.de. dradio.de/Wissenschaft. In Finowfurt, östlich der Hauptstadt, treffen sich regelmäßig im Sommer die Freunde eines seltsam anmutenden Hobbys, die Drohnenbauer. Es geht um Flugobjekte mit multiplen Rotorantrieb, die aufgrund ihrer sorgfältigen Abstimmung und der raffinierten Programmierung allerhand Kunststücke in der Luft vollbringen können. Wolfgang Nölke hat sich die Luftshow angesehen und festgestellt, dass nicht ganz über den Wolken, denn so hoch kommen ja die Dinger nicht, Open Source eine große Rolle spielt. Larissa Laternsa, Inhaberin eines Berliner Softwareunternehmens, besuchte vor 2 Jahren das Chaos Communication Camp und traute ihren Augen nicht. Ich habe mit meinen Entwicklern darüber gesprochen, habe gesagt, ich habe sowas Witziges gesehen und es hat 4 Propeller und in der Mitte eigentlich nur einen kleinen Computerchip. Unter dem, den ich zuerst gesehen habe, hing auch noch eine alte Digitalkamera, also es sah schon ein bisschen abgefahren aus. Meine Entwickler haben dann gleich gesagt, Mensch, das kennen wir schon, das ist in der Szene neu, das sind Quadrocopter. Und so hat sich das entwickelt. Da haben wir dann den ersten Quadrocopter zusammengeschraubt. Ich habe damals versucht, den zu fliegen, bin gescheitert. Und dann ging es eben ans Programmieren, sodass man das gar nicht steuern muss, sondern der Quadrocopter oder die Drohne dann in dem Fall alleine abhebt. Und das fand ich sehr faszinierend. Sie fand es so faszinierend, dass sie im September letzten Jahres in Finowfurt einen Workshop mit etwa 80 internationalen Entwicklern veranstaltete, die nun an diesem Wochenende zum Wettbewerb antreten. Es sind 4 Bereiche, in denen sich die Teilnehmer an der Moto Drone Challenge messen. Und es geht so ein bisschen darum, die Forschung voranzutreiben. Deswegen ist das auch Open Source. Wir arbeiten da mit vielen Unis zusammen. Im Vordergrund stehen die Bereiche stabiles Schweben, also ganz gerade stehen in der Luft, auch eben für vernünftige Bildaufnahmen. Dann gibt es den Bereich automatisches Einschalten im freien Fall. Wenn zum Beispiel so ein Quadrocopter aus einem Flugzeug fallen würde, dass er es selber merkt, realisiert, sich einschaltet und stabilisiert. Dann gibt es in diesem Jahr noch den Bereich Landen auf einer Fläche, also sehr gezieltes Landen. Das soll in Zukunft einfach so aussehen, dass wenn die Batterie leer ist, der Quadrocopter auf der Ladestation landet und sich selber auftankt, bevor er weiterfliegt. All dies ist in bebauten Gebieten nicht erlaubt, weil der Gesetzgeber nicht gestattet, dass Modellflugzeuge, und unter diesem Bereich werden zurzeit auch computergesteuerte Flugzeuge eingeordnet, nur mit Fernbedienung gesteuert werden dürfen. Das, wofür die Quadrocopter und andere fliegende Objekte konstruiert sind, nämlich selbstständig zu fliegen und ohne Fernbedienung ihren Weg zu finden, das dürfen sie mit einer Sondergenehmigung nur an diesem Wochenende und ausschließlich auf dem Flugplatz Finowfurt. So wünschen sich die Veranstalter eine Gesetzesänderung, damit die fliegenden Roboter auch in der Praxis arbeiten können, beispielsweise als fliegender Kameraroboter, der Hochspannungsleitungen überprüft und per Mustererkennung mögliche Bruchstellen registriert. Interessant ist auch das Forschungsprojekt von Professor Verena Hafner, Leiterin des Lehrstuhls für kognitive Robotik an der Berliner Humboldt-Universität. In sehr ferner Zukunft wird es vielleicht möglich sein, einen fliegenden Roboterschwarm dazu zu bringen, sich so zu verhalten wie ein Vogelschwarm. Dazu müssen die künstlichen Vögel nicht nur untereinander perfekt kommunizieren, sondern wenn es nach Professor Hafner geht, sollen die Roboter möglichst auch Kontakt aufnehmen mit dem echten Gefieder. Die Kommunikation ist sehr, sehr schwierig. Also das muss noch gelöst werden. Worüber ich gerade spreche, das funktioniert jetzt noch nicht. Es gibt noch keine fliegenden Roboterschwärme mit 200 Robotern, die autonom hier durch die Gegend fliegen. Aber wir haben da ganz interessante Pläne und haben da auch schon Zusammenarbeit mit Biologen, um zum Beispiel fliegende Roboter in Vogelschwärme einzuschleusen, um damit die Vogelschwärme um den Flughafen umzulenken. Und das ist natürlich für viele Leute interessant, weil da gab es schon ein paar Mal Unfälle mit Vögeln in Triebwerken. Und das wäre auf jeden Fall eine interessante Anwendung. In ferner, ferner Zukunft. Zuvor stellt sich Professor Hafner mit dem von ihren Studierenden entwickelten Robotern dem heutigen Wettbewerb, wie auch der Elektroingenieur André Möhl mit seinem heute erst fertig gebauten 12-motorigen Flugroboter. Das ganze System hat nur Gyroskope drin und Beschleunigungssensoren, mit deren Hilfe er diese Lage ausregelt. Und ansonsten, je nach Wind und Wetter, ist ein bisschen kritisch bei der Größe, weil es eine sehr große Fläche, die da beströmt wird vom Wind. Und ich habe noch keine Erfahrung, ob der auch wirklich so fliegt, wie ich das möchte. Aber ich gehe davon aus, dass bei der Größe, bei der Masse, die das Gerät wiegt, dass er ein wenig stabiler in der Luft liegen kann als ein normaler leichter Kopter mit nur ein paar hundert Gramm, die dann doch ziemlich windanfällig sein könnten. Von der Motodrohne in Finowfurt berichtete Wolfgang Nölke. digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18435. Wissen Sie, was der amerikanische Entertainer Mel Griffin und der größte Computerkonzern der Welt, die IBM, gemeinsam haben? Eigentlich nicht viel. Der IBM-Vorläufer wurde 1896 von Hermann Hollerith gegründet und 1924 in International Business Machines umbenannt. Mel Griffin hat 1964 Jeopardy erfunden. Diese Quizshow, bei dem die Frage die Antwort ist, läuft seitdem erfolgreich im US-Fernsehen. Der Jeopardy-Langzeiterfolg in den USA verleitet IBM jetzt zu einem medienträchtigen Schritt. Der Supercomputer Watson soll als Kandidat in der Quizshow auftreten, geladen mit den neuesten Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Konrad Zuse hat Anfang der 80er Jahre schon prophezeit, dass der Computer mal gegen den Schachweltmeister antreten und gewinnen wird. Damals wurde er ausgelacht, aber er hat recht behalten. Jeopardy ist aber nicht Schach. Es ist Unterhaltungsindustrie. Ein grauer Computerkasten im Studio ist nicht wirklich telegen. Also soll ein Avatar den Computer repräsentieren. Und da der Computer für die Spracheingabe nicht intelligent genug ist, werden ihm die Quizfragen elektronisch, also quasi intravenös, eingetrichtert. Aber die Unterhaltung der Zuschauer hat oberste Priorität, also ist Moderator Alex Trebek immer wieder zum Smalltalk aufgefordert. Die Persönlichkeit der Kandidaten soll rüberkommen. Was ist, wenn er Watson oder seinen Avatar fragt, wie es denn heute so geht, welche Hobbys er hat, was seine Familie macht, welchen Sport er treibt, vor allem ohne Spracheingabe? Social Engineering per Tastatur? Und wie drückt Watson den Buzzer, wenn er wirklich mal per Sprachausgabe antworten will? Geht denn eine Tür am Computer auf und ein Hammer fällt aus den Tiefen der Platinen auf den Signalknopf? In der nächsten Generation heißt die Maschine dann vielleicht Alex und wird nicht nur die Kandidaten in Jeopardy, sondern auch den Moderator ersetzen. Oder er heißt Thomas und füllt die Samstagabende des deutschen Fernsehens. Digitales Logbuch. Name Schmitz Heinz. File closed. Und nun das Info-Update von und mit Gerd Pasch. Wenn der US-Softwarekonzern Microsoft Mitte Oktober sein neues PC-Betriebssystem Windows 7 auf den Markt bringen wird, ist für Europa eine spezielle Version ohne den eingebauten Internet Explorer vorgesehen. Damit will Microsoft nach eigenen Angaben ein erneutes Verfahren mit der Brüsseler Wettbewerbsbehörde vermeiden. Die EU-Kommission hatte den Softwarehersteller Anfang des Jahres darüber informiert, dass die Bündelung von Windows 7 und Internet Explorer nach ihrer Auffassung gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoße, da andere Browser ausgeschlossen seien. Beschwerte hatte sich zuvor der norwegische Browserhersteller Opera. Diesem geht aber die Ankündigung Microsofts nicht weit genug. Opera fordert, dass Windows 7 mehrere Browser bereitstelle, damit der PC-Nutzer auch wirklich Wahlmöglichkeiten hätte. Langzeitarchivierung bleibt ein ungelöstes Problem. Digitale Daten sicher und dauerhaft aufzubewahren ist und bleibt ein Problem, das nicht nur den privaten Computernutzer mit seiner Musik- und Fotosammlung trifft, sondern vor allem auch die Bibliotheken und Archive. Das Bundesforschungsministerium hat in den vergangenen 6 Jahren fast 5 Millionen Euro in das Langzeitarchivierungsprojekt Nestor gesteckt. Forschungsinstitute, Universitäten, Rechenzentren und IT-Unternehmen versuchten, eine Strategie zu entwickeln, die digitale Kulturgüter dauerhaft für die Zukunft sicherten. Auf einem Expertentreffen zum Ende der Forschungsförderung klagte der Chefinformatiker der Deutschen Nationalbibliothek darüber, dass die Politik wohl ein gewaltiges Problem vor sich herschiebe. Noch bessere Videoqualität bei geringeren Datenraten. Das schon sehr effiziente Videokodierverfahren nach dem Standard H264 haben Berliner Forscher nach eigenen Angaben noch einmal um 30% verbessern können. Wie das Unternehmen DICAS meldet, arbeitet ihr neuester Software-Encoder mit einem Algorithmus, der die sogenannte visuelle Komplexität des jeweiligen Bildausschnitts berücksichtigt. Das VICO genannte Codierverfahren profitiere davon, dass der Mensch beim Betrachten unterschiedlicher optischer Ereignisse Fehler nicht einheitlich toleriere. So zeigten jüngste Forschungen, dass das menschliche Gehirn Fehler in Bildbereichen mit starker Bewegung oder bei feinen Strukturen nicht so stark wahrnehme, wie etwa in regelmäßigen Mustern und langsamen Bewegungen. Mit dem mathematischen Verfahren werden sogenannte Artefakte im Bildmaterial bei geringen Datenraten deutlich reduziert. Breitbandinternet für ländliche Gebiete kommt per Fernsehantenne. Gestern hat der Deutsche Bundesrat der umstrittenen Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung zugestimmt. Jetzt kann die Bundesnetzagentur die durch die Umstellung auf digitales Antennenfernsehen frei gewordenen Frequenzen zwischen 790 und 862 MHz zum Beispiel an Mobilfunkkonzerne vergeben. Geplant sei eine Versteigerung. Ab 2010 könnten dann ländliche Regionen in Deutschland mit Internetanschlüssen mit bis zu 5 Megabit pro Sekunde Bandbreite drahtlos versorgt werden. Nach Schätzungen sind derzeit mehr als 5000 Kommunen und damit mehrere Millionen Menschen von Breitbandzugängen zum Internet abgeschnitten. Kritik kam vor allem von Kabelnetzbetreibern, die Empfangsstörungen befürchten, und Betreibern drahtloser Mikrofone für die Beschallungstechnik, die den Frequenzbereich heute noch nutzen. Ihnen muss jetzt ein alternativer Bereich zugewiesen werden. Computer gefährden die Gesundheit. Hochfrequente Strahlung, Schmerzen durch die Arbeitshaltung, Verletzungen, die von der Computerhardware ausgehen. Einer US-Studie zufolge ereignen sich jedes Jahr fast 10.000 als schwer eingestufte Unfälle durch den Computer. Während in den Jahren 1994 bis 2006 die Zahl der PCs um 309% anstieg, meldete die entsprechende Unfallstatistik eine Zunahme der Unfälle um 732%. Vor allem Kinder unter 5 Jahren und Senioren ab 60 seien überdurchschnittlich durch Computer- und PC-Teile verletzt worden. 93% der registrierten Unfälle ereigneten sich der Studie zufolge im privaten Bereich. Die Daten sollen helfen, die Produktsicherheit zu verbessern, schreibt die Zeitschrift American Journal of Preventive Medicine. Jugendliche sollen bewusster mit ihren Daten umgehen. Eine entsprechende Kampagne mit dem Motto Watch Your Web startete in dieser Woche das Bundesverbraucherschutzministerium in Berlin. Vor allem jugendliche Internetnutzer sollen einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren persönlichen Daten im Netz pflegen. Hierzulande beteiligten sich inzwischen mehr als 80% der 12- bis 19-Jährigen aktiv am sogenannten Web 2.0. Forscher haben beobachtet, dass dabei viele private Dinge öffentlich gemacht werden. Dies könne unter anderem zum Cybermobbing führen. Die jetzt gestartete Kampagne richtet sich an Schülerinnen und Schüler und regt mit TV-Spots und Internetaktionen zu einem bewussteren Umgang mit Informationen aus und für Online-Communities an. Sternzeit. 13. Juni. Mond trifft viele Monde. Gegen 1 Uhr früh klettert ein wunderschönes himmlisches Doppel über den Südosthorizont. Unser Mond und rechts von ihm der Planet Jupiter. Beide stehen zwischen den Sternbildern Steinbock und Wassermann. Während unsere Erde nur einen Mond hat, gebietet der Jupiter über einen ganzen Hofstaat aus mehr als 60 Monden. Allerdings sind nur 3 davon größer als der Erdmond. Um den Jahreswechsel 1609 und 1610 haben Simon Marius, ein Astronom aus dem mittelfränkischen Gunzenhausen, und Galileo Galilei die 4 größten Jupitermonde wohl als erste beobachtet. Zwar werden diese Monde bis heute als galileische Monde bezeichnet, die einzelnen Namen Io, Europa, Ganymed und Callisto hatte aber Simon Marius durchgesetzt. Bis heute ist nicht ganz klar, wer diese Monde tatsächlich als erstes wahrgenommen hat. Unbestritten ist, dass Galilei als erster seine Beobachtungen öffentlich bekannt gemacht hat. Die Entdeckung der Monde war eine Sensation und eine Stütze für das neue Weltbild des Nikolaus Kopernikus. Dieser hatte die Erde aus dem Zentrum der Welt gerückt und sie als Planet unter Planeten um die Sonne kreisen lassen. Nur der Mond läuft noch um die Erde. Galileis Beobachtungen machten klar, dass der Jupiter das Zentrum der Bewegung seiner Monde ist. Nach der Lehre des griechischen Philosophen Aristoteles sollte aber die Erde Zentrum aller Bewegungen sein. Aristoteles war somit klar widerlegt. Schon ein gutes Fernglas zeigt Ihnen heute Nacht ab 1 Uhr nicht nur den Mond und Jupiter, sondern auch dessen 4 größte Monde, die Astronomiegeschichte geschrieben haben. Nach den Nachrichten hören Sie um 17.05 Uhr Markt und Medien hier im Deutschlandfunk, unter anderem mit einem Bericht über das neue NRW-Mediengesetz. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.